Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. DRS 2. DRS 2 mit der Lesung im 2. Die Abenteuer des braven Soldaten Schweik von Jaroslav Hašek, heute Teil 9. Nachdem Schweik seinem Vorgesetzten Oberleutnant Lukasch einen gestohlenen Hund geschenkt hat, den Oberst Kraus von Zillergut auf der Straße als sein Eigentum wiedererkennt, wird Lukasch aus dem ruhigen Hinterland abgezogen und an die Front strafversetzt. Er soll in die Stadt Budweis reisen und sich von dort mit einem Marschbataillon an die Front des Ersten Weltkriegs begeben. Nur zu verständlich, dass Oberleutnant Lukasch den Grund dieses Übels, seinen Offiziersdiener Schweik, dazu verdonnert mitzukommen. Und so befinden sich Oberleutnant Lukasch und Schweik nun im Zug und dampfen dem Ereignis entgegen, dem Schweik bis jetzt so erfolgreich aus dem Weg gegangen ist, dem Kriegseinsatz. Es liest Helmut Qualtinger. Schweiks Missgeschick im Zug. In einem Coupé zweiter Klasse des Schnellzugs Prag-Budweis befanden sich drei Personen. Oberleutnant Lukasch, ihm gegenüber ein alter, vollständig kahlköpfiger Herr, und Schweig, der bescheiden bei der Coupé-Tür stand. Er schickte sich gerade an, einen neuen Ansturm Oberleutnant Lukasch über sich ergehen zu lassen, der, ohne die Anwesenheit des kahlköpfigen Zivilisten zu beachten, auf der ganzen Strecke, die sie durchfuhren, Schweig andonnerte, er sei ein Rindvieh Gottes und so weiter. Es handelte sich um nichts anderes als um eine Kleinigkeit, nämlich um die Zahl der Gepäckstücke, auf die Schweig Acht zu geben hatte. »Man hat uns einen Koffer gestohlen«, warf der Oberleutnant Schweig vor. »Das ist leicht gesagt, du Lump!« »Melde gehorsamst, Herr Oberleutnant«, ließ sich Schweig leise vernehmen. »Man hat uns ihn wirklich gestohlen. Auf dem Bahnhof treiben sich immer viel solcher Schwindler um, und ich stell mir halt so vor, dass einem von ihnen unbedingt ihr Koffer gefallen hat und dass der Kerl wahrscheinlich die Gelegenheit ausgenutzt hat, wie ich vom Gepäck weggegangen bin, um ihnen zu melden, dass mit unserem Gepäck alles in Ordnung ist. Er hat uns den Koffer gerade nur in so einem günstigen Moment stellen können. Auf so einen Moment lauern diese Gauner.« »Vor 2 Jahren haben sie auf dem Nordwestbahnhof einer Frau ein Wagerl mitsamt einem Mädel im Wickelbett gestohlen und waren so nobel, dass sie das Mädel auf dem Polizeikommissariat bei uns in der Gasse abgegeben haben, dass sie es herrlich in einem Hausflur gefunden haben. Dann haben die Zeitungen aus der armen Frau eine Rabenmutter gemacht.« Und Schweig erklärte nachdrücklich: »Am Bahnhof ist immer gestohlen worden und wird weiter gestohlen werden. Anders geht's nicht.« »Ich bin überzeugt, Schweig«, ergriff der Oberleutnant das Wort, »dass es mit Ihnen einmal schlecht enden wird. Ich weiß noch immer nicht, machen Sie einen Ochsen aus sich oder sind Sie schon als Ochs zur Welt gekommen? Was war in dem Koffer?« »Im Ganzen nichts, Herr Oberleutnant«, entgegnete Schweig, ohne die Augen von dem kahlen Schädel des Zivilisten abzuwenden, der dem Oberleutnant gegenüber saß und, wie es schien, nicht das geringste Interesse für die ganze Angelegenheit zeigte, sondern die neue freie Presse las. »In dem ganzen Koffer war nur der Spiegel aus dem Zimmer und der eiserne Hutrechen aus dem Vorzimmer, so dass wir eigentlich keinen Verlust erlitten haben, weil der Spiegel und der Rechen dem Hausherrn gehört haben.« Als er die fürchterliche Grimasse des Oberleutnants sah, fuhr Schweig mit liebenswürdiger Stimme fort: »Melde gehorsamst, Herr Oberleutnant, dass ich davon, dass der Koffer gestohlen werden wird, im Voraus nichts gewusst habe, und was den Spiegel und den Hutrechen betrifft, so habe ich es dem Hausherrn gesagt, dass wir es ihm zurückgeben werden, bis wir aus dem Krieg nach Haus kommen. In den feindlichen Ländern gibt's so viel Spiegel und Rechen, so dass wir in diesem Fall mit dem Hausherrn keine Schwierigkeiten haben können. Gleich wie wir irgendeine Stadt erobern, kuschen Sie, Schweig«, rief der Oberleutnant mit entsetzlicher Stimme dazwischen. »Ich werde Sie noch vors Feldgericht bringen. Mancher Mensch würde, wenn er 1000 Jahre leben sollte, nicht so viele Blödheiten anstellen wie Sie in diesen paar Wochen. Ich hoffe, dass Sie das auch gemerkt haben.« »Melde gehorsamst, Herr Oberleutnant, ich hab's auch gemerkt. Ich habe, wie man sagt, ein entwickeltes Beobachtungstalent, wenn es schon zu spät ist und etwas Unangenehmes geschieht. Ich habe so ein Pech wie ein gewisser Nechleba aus der Nekasanka, der dort ins Gasthaus zur Hindin im Hain gegangen ist. Der wollte immer brav sein und von Samstag an ein neues Leben führen. Und immer am nächsten Tag hat er gesagt, gegen Friedkameraden habe ich euch bemerkt, dass ich auf einer Pritsche sitze. Und immer hat's ihn erwischt, wenn er sich vorgenommen hat, dass er ordentlich nach Haus gehen wird. Und zum Schluss ist herausgekommen, dass er irgendwo einen Zaun zerbrochen hat oder einen Droschkenkutscher ein Pferd ausgespannt hat oder sich die Pfeife mit einer Feder aus dem Federbusch von einer Polizeipatrouille hat ausputzen wollen. Er war davon ganz verzweifelt und am meisten hat es ihm leid getan, dass dieses Pech ganze Generationen verfolgt hat. Sein Großvater ist einmal auf die Wanderschaft gegangen und hat... Geben Sie mir Ruhschweg mit Ihren Beispielen. Melde gehorsamst, Herr Oberleutnant, dass alles, was ich hier erzähle, heilige Wahrheit ist. Sein Großvater ist auf die Wander. Schweig! Rief Oberleutnant. Ich befehle Ihnen noch einmal. Sie sollen mir nichts erzählen. Ich will nichts hören. Bis wir nach Budweis kommen, werde ich mit Ihnen abrechnen. Wissen Sie, Schweig, dass ich Sie einsperren lasse? Melde gehorsamst, Herr Oberleutnant, ich weiß es nicht, sagte Schweig weich. Sie haben noch nichts davon erwähnt. Dem Oberleutnant klapperten unwillkürlich die Zähne. Er seufzte, zog aus dem Mantel die Bohemie heraus und las die Berichte über die großen Siege und über die Tätigkeit des deutschen Unterseebootes E im Mittelländischen Meer. Als er bei der Nachricht über die neue deutsche Erfindung des In-die-Luft-Sprengens von Städten durch neuartige, aus Flugzeugen geschleuderte Bomben, die dreimal nacheinander explodieren, anlangte, wurde er durch Schwächs Stimme gestört, der zu dem kahlköpfigen Herrn sagte, »Entschuldigen, Euer Gnaden, sind Sie bitte nicht der Herr Burtscherbeck, Vertreter der Bank Slavia?« Als der kahlköpfige Herr nicht antwortete, sagte Schweig zum Oberleutnant, »Melde gehorsamst, ich habe mal in der Zeitung gelesen, dass ein normaler Mensch durchschnittlich 60.000 bis 70.000 Haare am Kopf haben soll und das schwarze Haar schitterer zu sein pflegt, wie in vielen Fällen zu sehen ist.« Und er fuhr unerbittlich fort, dann hat mal ein Mediziner im Kaffeehaus beim Sprick gesagt, dass Haarausfall von der seelischen Erregung im Wochenbett kommt. Und jetzt ereignete sich etwas Entsetzliches. Der kahlköpfige Herr sprang auf Schweig zu und brüllte ihn an. Was? Sie Schweinkerl! Stieß ihn auf den Gang und kehrte ins Coupé zurück, wo er dem Oberleutnant eine kleine Überraschung bereitete, indem er sich ihm vorstellte. Es lag ein unbedeutender Irrtum vor. Das kahlköpfige Individuum war nicht Herr Burtscherbeck, Vertreter der Bank Slavia, sondern nur der Generalmajor von Schwarzburg. Der Generalmajor unternahm gerade in Zivil eine Inspektionsreise durch die Garnisonen und fuhr nach Budweis, um die dortige Garnison zu überraschen. Er war der schrecklichste Inspektionsgeneral, der jemals geboren worden war. Und wenn er etwas in Unordnung vorfand, führte er bloß folgendes Gespräch mit dem Garnisonskommandanten. Haben Sie einen Revolver? Ja. Gut, an Ihrer Stelle wüsste ich gewiss, was ich mit ihm zu tun hätte, denn was ich hier sehe, ist keine Garnison, sondern ein Schweinestall. Und nach seiner Inspektionsreise pflegte sich tatsächlich ab und zu jemand zu erschießen, was Generalmajor von Schwarzburg mit Genugtuung zur Kenntnis nahm. So soll's sein, das ist ein Soldat. Es hatte den Anschein, als liebe er es nicht, wenn nach seiner Inspektion überhaupt jemand am Leben blieb. Er hatte die Manier, die Offiziere stets in die unangenehmsten Orte zu versetzen. Der geringste Anlass genügte und schon nahm ein Offizier Abschied von seiner Garnison und pilgerte an die Grenzen Montenegros oder in irgendeine versoffene, verzweifelte Garnison in einem schmutzigen Winkel Galiciens. »Herr Oberleutnant«, sagte er, »wo haben Sie die Kadettenschule besucht?« »In Prag.« »Sie sind also in die Kadettenschule gegangen und wissen nicht einmal, dass ein Offizier für seine Untergebenen verantwortlich ist. Das ist schön. Zweitens unterhalten Sie sich mit Ihrem Burschen wie mit einem intimen Freund. Sie erlauben ihm zu sprechen, ohne dass er gefragt wird. Das ist noch schöner. Drittens erlauben Sie ihm, Ihre Vorgesetzten zu beleidigen. Und das ist das Schönste. Aus all dem werde ich die Konsequenzen ziehen. Wie heißen Sie, Herr Oberleutnant?« »Lukas.« »Bei welchem Regiment dienen Sie?« »Ich war...« »Danke, davon, wo Sie waren, ist nicht die Rede. Ich will wissen, wo Sie jetzt dienen.« »Beim 91. Infanterieregiment, Herr Generalmajor, man hat mich versetzt.« »Versetzt? Daran hat man sehr gut getan. Es wird Ihnen nicht schaden, sobald wie möglich mit dem 91. Infanterieregiment an die Front zu kommen. Darüber hat man bereits entschieden, Herr Generalmajor. Der Generalmajor setzte nun in einem Vortrag auseinander, er habe während der letzten Jahre bemerkt, dass die Offiziere mit ihren Untergebenen in einem familiären Ton sprechen, worin er die Gefahr der Verbreitung gewisser demokratischer Grundsätze sehe. Einen Soldaten müsse man in ständiger Angst erhalten. Er müsse vor seinem Vorgesetzten zittern, sich vor ihm fürchten. Die Offiziere müssten sich die Mannschaft 10 Schritt vom Leib halten und dürften ihr nicht erlauben, selbstständig zu überlegen oder am Ende gar zu denken. Darin liege der tragische Irrtum der letzten Jahre. Früher habe sich die Mannschaft vor den Offizieren gefürchtet wie vor Feuer, aber heute... Der Generalmajor winkte hoffnungslos mit der Hand. Heute verzerrt die Mehrzahl der Offiziere die Soldaten. Das wollte ich sagen. Der Generalmajor ergriff abermals seine Zeitung und vertiefte sich in die Lektüre. Oberleutnant Lukas ging blass auf den Gang hinaus, um mit Schweg abzurechnen. Er fand ihn mit einem so glückseligen und zufriedenen Ausdruck am Fenster stehend, wie nur ein einen Monat altes Kindlein haben kann, das sich satt gesaugt hat und eingeschlummert ist. Der Oberleutnant blieb stehen, winkte Schweg und wies auf ein leeres Coupé. Er trat nach Schweg ein und schloss die Türe. »Schweg«, sagte er feierlich, »endlich ist der Augenblick gekommen, wo sie ein paar Ohrfeigen bekommen werden, wie sie die Welt noch nicht gesehen hat. Warum haben Sie denn diesen kahlköpfigen Herrn angerempelt? Wissen Sie, dass es der Generalmajor von Schwarzburg ist?« »Melde gehorsamst, Herr Oberleutnant«, ließ sich Schweg vernehmen, der eine Märtyrermine aufsetzte, »dass ich überhaupt nie im Leben die geringste Absicht gehabt habe, jemanden zu beleidigen und dass ich überhaupt keine Idee und Ahnung von einem Herrn Generalmajor gehabt habe. Er ist wirklich der ganze Herr Burtscherbeck, Vertreter der Bank Slavia. Der ist zu uns ins Wirtshaus gegangen und einmal, wie er beim Tisch eingeschlafen ist, hat ihm ein Wohltäter mit Tintenstift auf seine Glatze geschrieben, wir erlauben uns Ihnen hiermit aufgrund der beigelegten Drucksorte 3C höflich die Erwerbung einer Mitgift und Aussteier für Ihre Kinder mittels einer Lebensversicherung anzubieten. Versteht sich, dass alle weggegangen sind und ich bin mit ihm allein dort geblieben. Und weil ich immer Pech habe, so hat er sich dann, wie er aufgekommen ist und sich in den Spiegel geschaut hat, aufgeregt und gedacht, dass ich es gemacht habe und hat mir auch ein paar Ohrfeigen geben wollen. Das Wörtchen auch floss so ergreifend weich und vorwurfsvoll von Schwegs Lippen, dass die Hand des Oberleutnants herabsank. Aber Schweg fuhr fort. Wegen so einem kleinen Irrtum hat sich der Herr Generalmajor nicht aufregen müssen. Er sollte wirklich 60.000 bis 70.000 Haare haben, wie es in dem Artikel gestanden ist, wo aufgezählt war, was ein normaler Mensch alles haben soll. Mir ist nie im Leben eingefallen, dass ein kahlköpfiger Herr Generalmajor überhaupt existiert. Das ist, wie man sagt, ein tragischer Irrtum, der jedem passieren kann, wenn einer eine Bemerkung macht und der andere sich gleich an sie klammert. Da hat uns mal vor Jahren der Schneider Hiefel erzählt, wie er aus dem Ort, wo er in der Steiermark geschneidert hat, über Leoben nach Prag gefahren ist und einen Schinken mitgehabt hat, was er sich in Marburg gekauft hat. Wie er so im Zug fährt, hat er sich gedacht, dass er überhaupt der einzige Tscheche zwischen den Passagieren ist. Und wie er bei St. Moritz angefangen hat, den ganzen Schinken anzuschneiden, so hat der Herr, der gegenüber gesessen ist, angefangen, auf den Schinken verliebte Augen zu machen und der Speichel hat angefangen, ihm aus dem Mund zu laufen. Wie der Schneider Hiefel das gesehen hat, hat er auf Tschechisch laut zu sich gesagt, das möchtest du fressen, du Mistvieh, du. Und der Herr antwortete ihm auf Tschechisch, freilich möchte ich's fressen, wenn du mir was geben möchtest. So haben sie den Schinken zusammen aufgefressen, bevor sie nach Budweis gekommen sind. Der Herr hat Adalbert Rus geheißen. Oberleutnant Lukas blickte Schweig an und verließ das Coupé. Kaum, dass er wieder auf seinem alten Platz saß, zeigte sich in der Tür das aufrichtige Gesicht Schweigs. Meine Gehorsamst, Herr Oberleutnant, wir sind in 5 Minuten in Tabor. Der Zug hält 5 Minuten. Befehlen Sie nicht, was zum Essen zu bestellen? Vor Jahren haben Sie hier sehr gute... Der Oberleutnant sprang wütend auf und sagte auf dem Gang zu Schweg. Ich mache Sie noch einmal darauf aufmerksam. Je weniger Sie sich zeigen, desto glücklicher bin ich. Am liebsten wäre mir, wenn ich Sie überhaupt nicht mehr sehen würde. Und seien Sie versichert, dass ich dafür sorgen werde. Kommen Sie mir überhaupt nicht unter die Augen. Verlieren Sie sich aus meinem Gesichtskreis, Sie Rindvieh, Sie Blödian. Zu Befehl, Herr Oberleutnant. Schweg salutierte, machte mit militärischem Schritt kehrt und ging ans Ende des Ganges, wo er sich im Winkel auf den Sitz des Schaffners setzte und mit einem Eisenbahner ein Gespräch anknüpfte. »Kann ich Sie mit Verlaub etwas fragen?« Der Eisenbahner, der offenbar keine Lust zu einem Gespräch hatte, nickte schwach und apathisch mit dem Kopf. »Zu mir«, redete Schweg drauf los, »pflegt ein braver Mensch zu kommen, ein gewisser Hoffmann, und er hat immer behauptet, dass die Alarmsignale nie was taugen. Kurz und gut, dass sie, wenn man diesen Griff da zieht, nicht funktionieren. Ich habe mich aufrichtig gesagt nie darum gekümmert, aber wenn mir schon dieser Alarmapparat hier ins Auge gefallen ist, so möchte ich gern wissen, woran ich bin, wenn ich es zufällig mal brauchen sollte.« Schweg stand auf und trat mit dem Eisenbahner zu der Notbremse in Gefahr. Der Eisenbahner hielt es für seine Pflicht, Schweg zu erklären, worin der ganze Mechanismus des Alarmapparates besteht. »Das hat er Ihnen richtig gesagt, dass man diesen Griff ziehen muss, aber er hat gelogen, dass es nicht funktioniert. Immer bleibt der Zug stehen, weil der Apparat über alle Waggons mit der Lokomotive verbunden ist. Die Notbremse muss funktionieren.« Beide hatten dabei die Hände auf dem Griff der Bremse, und es ist wahrlich ein Rätsel, wie es geschah, dass sie daran zogen und der Zug stehen blieb. Sie konnten auch nicht darüber einig werden, wer es eigentlich getan und das Alarmsignal gegeben hatte. Schweg behauptete, er habe es nicht sein können, er habe es nicht getan, er sei kein Gassenbub. »Ich wundere mich selbst darüber«, sagte er gutmütig, »warum der Zug plötzlich stehen geblieben ist. Er fährt und auf einmal steht er. Mich verdrießt's mehr als Sie.« Irgendein ernster Herr ergriff die Partei des Eisenbahners und behauptete, er habe gehört, wie der Soldat als erster ein Gespräch über Alarmsignale begonnen habe. Schweg hingegen redete ununterbrochen von seiner Ehrlichkeit, er habe kein Interesse an einer Zugverspätung, denn er fahre in den Krieg. »Der Stationsvorstand wird es Ihnen schon klar machen«, entschied der Schaffner. »Das wird Sie 20 Kronen kosten.« Inzwischen konnte man die Reisenden aus den Waggons kriechen sehen. Der Zugführer pfiff, eine Frau rannte erschrocken mit einem Reisekoffer über die Strecke in die Felder. »Das steht wirklich für 20 Kronen«, sagte Schweg, der vollständig ruhig geblieben war, aufrichtig. »Das ist noch sehr willig. Einmal, wie seine Majestät der Kaiser in Zhishkov auf Besuch war, hat ein gewisser Franta Schnorr seinen Wagen angehalten, indem er vor seiner Majestät dem Kaiser in der Fahrbahn auf die Knie gefallen ist. Dann hat der Polizeikommissar aus diesem Rajon zu Herrn Schnorr weinend gesagt, dass er ihm das nicht in seinem Rajon hätte machen sollen, dass er seine Gasse tiefer hätte machen sollen, was schon zum Polizeirat Kraus gehört, dass er dort hätte seine Huldigung bezeigen sollen. Dann hat man diesen Herrn Schnorr eingesperrt.« Schweg blickte gerade prüfend umher, als der Oberschaffner den Kreis der Zuhörer erweiterte. »Na, jetzt können wir schon weiterfahren«, sagte Schweg. »Es ist nicht angenehm, wenn der Zug sich verspätet. Wenn sie im Frieden wären, na dann mit Gott, aber wenn Krieg ist, so soll jeder wissen, dass in jedem Zug Militärpersonen, Generalmajore, Oberleutnants, Burschen fahren. Eine jede solche Verspätung ist eine hinterlistige Sache. Napoleon hat sich bei Waterloo um 5 Minuten verspätet und sein ganzer Ruhm war beim Teufel.« In diesem Augenblick drängte sich Oberleutnant Lukas durch die Gruppe der Zuhörer. Er war fürchterlich blass und konnte nichts anderes aus sich hervorstoßen als »Schweg!« Schweg salutierte und ließ sich vernehmen. »Herr Oberleutnant, man hat's auf mich geschoben, dass ich den Zug angehalten habe. Das Eisenbahn-Errar hat sehr komische Plomben bei den Notbremsen. Man soll ihnen lieber gar nicht in die Nähe kommen, sonst kommt ein Malheur heraus und man kann 20 Kronen von einem verlangen wie von mir.« Der Oberschaffner war schon draußen, gab ein Signal und der Zug setzte sich wieder in Bewegung. Die Zuhörer begaben sich auf ihre Plätze in den Coupés. Oberleutnant Lukas sagte kein Wort mehr und ging ebenfalls auf seinen Platz. Nur der Schaffner und der Eisenbahner blieben zurück. Der Schaffner zog ein Notizbuch hervor und stellte einen Bericht über den ganzen Vorfall zusammen. Der Eisenbahner blickte gehässig auf Schweg, der ruhig fragte, »Sind Sie schon lange bei der Bahn?« Da der Eisenbahner nicht antwortete, erklärte Schweg, er habe einen gewissen Mlitschka Franz aus Ujonivitz bei Prag gekannt, der auch einmal so eine Notbremse gezogen habe und so erschrocken sei, dass er für 14 Tage die Sprache verloren und sie erst dann wiedergefunden habe, als er zu einem gewissen Wanek, Gärtner in Hostivarsch, zu Besuch gekommen sei und sich dort gerauft habe, wobei an ihm ein Ochsenzimmer zerbrochen wurde. Das ist, fügte Schweg hinzu, im Jahre 1912 im Mai geschehen. Der Eisenbahner öffnete die Tür zum Klosett und sperrte sich darin ein. Zurück blieb der Zugführer mit Schweg. Er verlangte von diesem 20 Kronen Strafe, wobei er betonte, dass er ihn im umgekehrten Fall in Tabor dem Stationsvorstand vorführen müsse. »Gut«, sagte Schweg, »ich spreche gern mit gebildeten Leuten und mich wird sehr freuen, wenn ich den Stationsvorstand von Tabor sehen werde.« Der Zug fuhr in den Taborer Bahnhof ein und bevor Schweg in Begleitung des Schaffners aus dem Zug trat, meldete er, wie sich's gebührt, Oberleutnant Lukas: »Melde selbst, Herr Oberleutnant, dass er mich zum Stationsvorstand bringt.« Oberleutnant Lukas antwortete nicht. Eine vollständige Apathie allem gegenüber hatte ihn erfasst. Als der Zug sich in Bewegung setzte, schaute er aus dem Fenster. Er sah Schweg auf dem Perron stehen, in ein ernstes Gespräch mit dem Stationsvorstand vertieft. Schweg war von einer Menschengruppe umgeben, in der sich auch einige Eisenbahnbeamte in Uniform befanden. Oberleutnant Lukas atmete auf. Es war kein Seufzer des Bedauerns. Ihm war leicht ums Herz, weil Schweg auf dem Perron geblieben war. Sogar der kahlköpfige Generalmajor schien ihm kein so widerliches Scheusal mehr zu sein. Der Zug keuchte schon längst budweis zu, aber auf dem Perron wurden der Leute um Schweg herum nicht weniger. Schweg sprach von seiner Unschuld und überzeugte die Menge so, dass eine Frau sich äußerte: »Schon wieder sekiert man hier einen Soldaten!« Die Menge schloss sich dieser Meinung an und ein Herr wandte sich an den Stationsvorstand mit der Erklärung, dass er für Schweg die 20 Kronen Strafe bezahlen werde. Er bezahlte in der Kanzlei und führte Schweg in die Restauration dritter Klasse, wo er ihn mit Bier bewirtete. Und als er feststellte, dass sich sämtliche Legitimationen sowie die Fahrkarte Schwegs bei Oberleutnant Lukas befanden, schenkte er ihm großmütig einen Fünfer für eine Fahrkarte und weitere Ausgaben. Als er ging, sagte er vertraulich zu Schweg: »Also, lieber Soldat, wie gesagt, bis Sie in Russland in Gefangenschaft sein werden, so grüßen Sie mir den Breuer Zemmern in Solbunow. Sie haben es doch aufgeschrieben, wie er heißt. Seien Sie nur gescheit, damit Sie nicht lang an der Front sind.« »Da müssen Sie keine Angst haben«, sagte Schweg. »Es ist immer interessant, eine fremde Gegend umsonst kennenzulernen.« Schweg blieb allein am Tisch sitzen und trank still weiter, wobei er zärtlich des Oberleutnants gedachte. Was wird er wohl machen, bis er nach Budweis kommt und im ganzen Zug seinen Diener nicht findet? Vor der Ankunft des Personenzuges füllte sich das Restaurant dritter Klasse mit Zivilisten und Soldaten verschiedener Regimenter und verschiedenster Nationen. Der Kriegssturm hatte sie in die Lazarette verweht und sie fuhren jetzt neuerdings ins Feld, um sich neue Verletzungen, Verstümmelungen und Schmerzen zu holen und ein einfaches Holzkreuz über ihrem Grab zu erwerben, auf dem noch nach Jahren in den traurigen Ebenen Ostgaliziens in Wind und Regen eine verblasste österreichische Soldatenmütze mit verrostetem Franzl flattern sollte. Auf ihr wird sich von Zeit zu Zeit ein alter Rabe niederlassen und der einstigen fetten Gelage und des unendlich gedeckten Tisches voll wohlschmeckender Leichen und Pferdekadaver gedenken. Einer von diesen Leidenskameraden, der nach einer Operation aus dem Militärlazarett entlassen worden war, in schmutziger Uniform mit Spuren von Blut und Kot, setzte sich zu Schweg. Er war irgendwie eingeschrumpft, abgemagert, traurig. Er legte ein kleines Paket auf den Tisch, zog eine zerrissene Geldbörse aus der Tasche und überzählte sein Geld. Dann schaute er Schweg an und fragte: »Wart ihr nur?« »Ich bin Tschecher, Kamerad«, erwiderte Schweg. »Willst du trinken?« »Nimm du dumm, Paratom.« »Das macht nichts, Kamerad«, nötigte ihn Schweg, sein volles Glas vor den traurigen Soldaten stellend. »Trink nur ordentlich!« Der Soldat begriff, trank, dankte, »Kösserem Sieversan« und fuhr fort, den Inhalt seiner Geldbörse zu untersuchen. Zum Schluss stand er auf und seufzte. Schweg begriff, dass der Magyar sich gern ein Bier geben lassen würde und nicht genug Geld hatte. Deshalb bestellte er ihm eines, worauf der Magyar abermals dankte und versuchte, Schweg mit Hilfe von Grimassen etwas zu erklären, indem er in einer internationalen Sprache sagte, »Beef, Puff, Boots!« Schweg schüttelte teilnahmsvoll den Kopf und der Rekonvaleszent teilte ihm noch mit, während er die linke einen halben Meter hoch über der Erde hielt und dann drei Finger hob, dass er drei kleine Kinder habe. Es war nicht überraschend, dass Schweg bei einer solchen Unterhaltung allmählich nichts von dem Fünfer übrig blieb und dass er sich langsam aber sicher vom Budweis abschnitt, denn mit jedem Glas Bier, das er für sich oder den madjarischen Rekonvaleszenten bestellte, verlor er immer mehr die Möglichkeit, eine Soldatenfahrkarte lösen zu können. Wiederum passierte ein Zug nach Budweis die Station und Schweg saß fortwährend beim Tisch und hörte zu, wie der Magyar sein »Piff, Paff, Putz, Horum, Jernat, Nitscham, Ilian« wiederholte. »Ihre Dokumente, waschi Dokument!« So hübsch redete Schweg, der Kommandant der Militärkontrolle, ein von vier Soldaten mit Bajonetten gefolgter Feldwebel, in gebrochenem Tschechisch an. »Ich Sie sehen sitzen, nicht fahren, sitzen, trinken, fort trinken.« »Ich hab keine Milatschku. Oberleutnant Lukas, Regiment Nummer 91, hat sie mitgenommen und ich bin hier auf dem Mannhof geblieben.« »Was bedeutet das, Milatschku?« wandte sich der Feldwebel an einen seiner Soldaten, einen alten Landwehrmann, der seinem Feldwebel allen Anschein nach alles zu Trotz machte, denn er sagte ruhig, »Milatschek, das ist wie Herr Feldwebel.« Der Feldwebel setzte die Unterredung mit Schweg fort. »Dokumente hat jeder Soldat. Ohne Dokumente wird so ein Lauskerl auf dem Bahnhofskommando eingesperrt wie ein toller Hund.« Der Feldwebel sagte dem Landwehrkorporal auf Schweg weisend, er möge diesen lausigen Lumpen, sobald der Leutnant kommen würde, zu ihm führen. »Der Herr Leutnant unterhält sich bestimmt wieder mit der Telegraphistin«, sagte der Korporal, als der Feldwebel gegangen war. »Er läuft ihr schon seit 14 Tagen nach und ist immer sehr fruchtig, wenn er vom Telegrafenamt zurückkommt und sagt immer, ist das aber eine Hure, sie will nicht und nicht mit mir schlafen.« Auch diesmal war er in so fruchtiger Laune, denn als er etwas später eintrat, konnte man ihn mit Büchern auf dem Tisch herumwerfen hören. »Es nützt nichts, du musst zu ihm«, sagte der Korporal teilnahmsvoll zu Schweg. »Durch seine Hände sind schon viele Leute gegangen, alte und junge Soldaten.« Und schon führte er Schweg in die Kanzlei, wo hinter einem Tisch mit durcheinandergeschmissenen Papieren ein junger Leutnant saß, der sich wie ein Wüterich gebärdete. Als er Schweg mit dem Korporal erblickte, brachte er überaus vielversprechend hervor, »Aha!« Worauf der Korporal meldete, »Melde gehorsamst, Herr Leutnant, dieser Mann ist auf dem Bahnhof ohne Dokumente aufgefunden worden.« Der Leutnant nickte mit dem Kopf, als wolle er ausdrücken, dass er bereits vor Jahren vorausgesetzt habe, dass man an diesem Tag und zu dieser Stunde Schweg ohne Dokumente auf dem Bahnhof finden werde, denn wer Schweg in diesem Augenblick betrachtete, musste den Eindruck gewinnen, es sei überhaupt nicht möglich, dass ein Mann mit einem solchen Gesicht und so einer Gestalt irgendwelche Dokumente bei sich haben könne. Schweg sah in diesem Augenblick aus, als sei er von einem Planeten gefallen und blicke jetzt naiv erstaunt auf die neue Welt, wo man von ihm eine ihm bisher unbekannte Dummheit verlangte wie Dokumente. Der Leutnant nickte mit dem Kopf, als wolle er sagen, Schweg möge sich äußern und ihm andeuten, wonach der Leutnant ihn fragen solle. Schließlich fragte er, »Was haben Sie auf dem Bahnhof gemacht?« »Melde gehorsamst, Herr Leutnant, ich habe auf den Zug nach Budweis gewartet, damit ich zu meinem 91. Regiment komme, wo ich Bursch bin beim Herrn Oberleutnant Lukas, den ich zu verlassen gezwungen war, weil ich wegen einer Strafe dem Stationsvorstand vorgeführt worden bin, weil ich verdächtig war, dass ich den Schnellzug, in dem wir gefahren sind, mittels der Alarmbremse zum Stehen gebracht habe.« »Davon werde ich verrückt«, begann der Leutnant zu schreien. »Erzählen Sie es mir zusammenhängend und kurz und quatschen Sie keinen Blödsinn.« »Weil ich weiß, Herr Leutnant, dass wir schon von dem Moment, wo wir uns mit dem Herrn Oberleutnant Lukas in den Schnellzug gesetzt haben, der uns so schnell wie möglich zum 91. KK-Infanterieregiment bringen sollte, Pech gehabt haben. Zuerst ist uns ein Koffer verloren gegangen, dann wieder, damit wir Abwechslung haben, hat irgendein Generalmajor mit einer Riesenglatze, Himmel, Herrgott«, seufzte der Leutnant. »Weil ich weiß, Herr Leutnant, dass das aus mir heraus muss wie aus einer haarigen Decke, damit wir eine Übersicht von der ganzen Begebenheit haben, wie es immer der selige Schuster Petschig gesagt hat, wenn er seinem Buben befohlen hat, er soll sich die Hosen ausziehen. Und während der Leutnant stöhnte, fuhr Schweig fort. Also ich habe diesem kahlköpfigen Herrn Generalmajor nicht gefallen und bin vom Oberleutnant Lukas, bei dem ich wurscht bin, hinaus auf den Gang geschickt worden. Auf dem Gang bin ich dann beschuldigt worden, dass ich das gemacht habe, was ich Ihnen schon gesagt habe. Bevor man die Sache in Ordnung gebracht hat, bin ich allein am Perron geblieben. Der Zug war weg, der Herr Oberleutnant samt den Koffern mit allen seinen und meinen Dokumenten war auch weg und ich bin hier ohne Dokumente kleben geblieben wie ein Waisenknabe. Schweig schaute den Leutnant rührend und sanft an. Es war nunmehr vollkommen klar, dass der Kerl, der den Eindruck eines Idioten von Geburt an machte, die volle Wahrheit sprach. Der Leutnant zählte Schweig alle Züge auf, die nach dem Schnellzug nach Budweis abgefahren waren, und richtete an ihn die Frage, warum er diese Züge versäumt habe. »Mein Gehorsam, Herr Leutnant«, antwortete Schweig gutmütig lächelnd, »dass mir unterdessen, was ich auf den nächsten Zug gewartet habe, das mal leer passiert ist, dass ich am Tisch ein Bier nach dem anderen getrunken habe.« »So einen Ochsen habe ich noch nicht gesehen«, dachte der Leutnant. »Er gesteht alles ein. Wie viele habe ich schon hier gehabt und jeder hat geleugnet. Und der hier sagt ruhig, ich habe alle Züge versäumt, weil ich ein Bier nach dem anderen getrunken habe.« Diese Erwägungen fasste er in einem Satz zusammen. »Sind degeneriert, Mensch. Wissen Sie, was das ist, wenn man von jemandem sagt, dass er degeneriert ist?« Bei uns an der Ecke von Bojischti und der Katharinengasse, Herr Leutnant, war auch ein degenerierter Mensch. Sein Vater war ein polnischer Graf und die Mutter war Hebamme. Er hat die Straßen gekehrt und anders hat er sich in den Boutiquen nicht sagen lassen als Herr Graf. Dem Leutnant schien es angezeigt, die ganze Sache auf irgendeine Art zu beenden. Deshalb sagte er nachdrücklich, »Also ich sage Ihnen, Sie Dummkopf, Sie Esel, Sie werden zur Kasse gehen, eine Karte kaufen und nach Budweis fahren. Wenn ich Sie hier noch erblicke, werde ich mit Ihnen verfahren wie mit einem Deserteur. Abtreten!« Da Schweig sich nicht rührte und die Hand ununterbrochen am Schild der Mütze hielt, brüllte der Leutnant, »Marsch hinaus, haben Sie nicht gehört? Abtreten! Korporal Balanek, führen Sie diesen blöden Kerl zur Kasse und kaufen Sie mir eine Karte nach Budweis!« Korporal Balanek erschien bald darauf abermals in der Kanzlei. Durch die halb geöffnete Tür guckte hinter Balanek das gutmütige Gesicht Schwegs hinein. »Was gibt's schon wieder?« »Heilige Gehorsamste, Herr Leutnant«, flüsterte Korporal Balanek geheimnisvoll, »er hat kein Geld für die Bahn und ich auch nicht. Umsonst will man ihn nicht fahren lassen, weil er nicht die Militärdokumente hat, dass er zum Regiment führt.« Der Leutnant ließ nicht lange auf seine salomonische Lösung dieser traurigen Frage warten. »Also soll er zu Fuß gehen?« entschied er. »Soll man ihn beim Regiment einsperren, weil er sich verspätet hat? Wer wird sich hier mit ihm abgeben?« »Es nützt nichts, Kamerad«, sagte Korporal Palanek zu Schweig, als er aus der Kanzlei trat. »Du musst zu Fuß nach Budweis gehen, mein Lieber. Wir haben dort im Wachzimmer einen Laib Kommissbrot, den werden wir dir auf den Weg mitgeben.« Und eine halbe Stunde später, nachdem sie Schweig noch mit schwarzem Kaffee bewirtet und ihm nebst dem Kommissbrot auch ein Paket Militärtabak auf den Marsch zum Regiment mitgegeben hatten, verließ Schweig Tabor in dunkler Nacht, durch die sein Gesang erscholl. »Als wir nach Jaromesch zogen, glaubt du nicht, es sei erlogen.« Und der Teufel weiß, wie es geschah, dass der brave Soldat Schweig statt nach Süden gegen Budweis ununterbrochen geradewegs gegen Westen marschierte. Er schritt, in seinen Militärmantel gehüllt, im Frost über die verschneite Landstraße, wie der letzte von Napoleons Garde, als er von Moskau zurückkehrte, nur mit dem Unterschied, dass er lustig sang. »Ich ging freilich vor die Stadt in die grünen Wälder.« Und in den verschneiten Wäldern, in der nächtlichen Stille erscholl brausend das Echo, das in den Dörfern die Hunde zu bellen begannen. Als ihn das Singen nicht mehr freute, setzte sich Schweig auf einen Schotterhaufen und zündete sich die Pfeife an. Und als er nicht mehr müde war, zog er weiter neuen Abenteuern entgegen. Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.